Hoaxilla. Hallo und herzlich willkommen zum 373. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hi ihr da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Hoaxilla. Und bei mir ist natürlich auch heute zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir haben ein so abgefahrenes Thema herausgesucht, dass ich da gerne schnell mit anfangen möchte mit diesem Thema. Und deswegen machen wir alle organisatorischen Dinge am Ende dieser Folge und machen jetzt einfach ganz schnell weiter. Ja, nur vielleicht der Hinweis, herausgesucht schon, aber das war tatsächlich jemand von euch da draußen, der uns auf dieses Thema gebracht hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte keine Ahnung. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber du hast ja die das war ein Vorschlag, ja. Du hast ja die Bundeslade immer vor dir und du suchst ja in der Regel immer die Themen aus der Bundeslade raus. Insofern ist es dann eher für mich bei dir verortet, aber okay. Ach, das kam von euch. Ja dann, machen wir jetzt trotzdem mal weiter. Die Story der Woche. Also ich kann ja verstehen, dass der Snackmarkt relativ umkämpft ist und dass die Menschen auch nach immer verrückteren Geschmackssorten verlangen. Ich finde, das kann man auch sehr gut ablesen an Eissorten übrigens. Das ist jetzt mal so ein bisschen weit weg von der Story, aber es gibt ja auch irgendwie kaum Eissorten, die es nicht gibt inzwischen. Was ich aber heute erzählen will, ist handelt nicht von Eis, sondern von Tortilla-Chips. Und da gibt es die niederländische Snackmarke Rewind, die sich was ganz Besonderes ausgedacht hat. Die hatten tatsächlich den Plan, eine neue Sorte rauszubringen von Tortilla-Chips, die so schmecken wie eine 9-Volt-Batterie. Also wenn man die Zunge an die Kontakte hält, nicht so wie die Batterie das Gehäuse, sondern... Richtig, ja, genau. Nun muss ich sagen, also wir reden in der heutigen Folge sehr viel über Dinge, mit denen ich keine Erfahrung habe. Weder beim Thema noch hier bei dieser Story. Ich habe noch nie... Hast du das noch nie gemacht? Ich habe das nie gemacht. Also ich möchte jetzt niemanden auffordern, einen 9-Volt-Block zu nehmen und da die Zunge dran zu halten. Das ist aber tatsächlich nicht so sonderlich gefährlich. Das löst aber tatsächlich eine relativ intensive Geschmackserfahrung auf der Zunge aus. Was ich alles in meinem Leben verpasst habe, okay. Ja, das war, wir hatten früher eine Fernsehfernbedienung, die wurde mit einem 9-Volt-Block betrieben. Das war halt so ein Riesenausschieb, wie das früher so war. Und da, wenn man die da rausgenommen hat, dann konnte man, weil die Kontakte da ja oben sind, quasi mit der Zunge den Stromkreis schließen. Und das hat, ja, vielleicht hat das jemand von euch auch gemacht. Wenn nicht, also klare Empfehlung von uns, macht es nicht nach. Und wenn, dann auf eigene Gefahr, das ist keine Empfehlung. Müssen wir diese Folge jetzt mit diversen Warnungen versehen? Wie kamen wir denn jetzt auf Tortilla-Chips? Ach so, was, wie, Chips, die so schmecken, ja, oder was? Genau. Ach was. Mehr erfahren Sie am Ende. Wie, und das sollte jetzt... Ja, das war's. Ja. Ach so. Mehr habe ich nicht. Macht euch dazu mal Gedanken. Genau. Thema der Woche. Das Thema der heutigen Episode sind die sogenannten DMT oder DMT Machine Elves. Alexa. Ja, ich habe damit angefangen, aber es kommt nicht von mir, auf wie ein, gesagt, also auf das war Vorschlag wieder von außen. Ja, das war wieder sowas, wo ich gedacht habe, Moment mal, Machine Elves, sollen das die Gremlins sein? Über die haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und warum DMT? Ist das eine Automarke? Also ich habe echt keine Ahnung, es tut mir furchtbar leid. Mir ging das auch so und ich habe dann gesagt, aber irgendwelche Maschinenelfen, das haben wir doch bei den Gremlins alles schon erklärt. Aber nein, vielleicht, damit wir es einmal aus dem Weg geräumt haben, DMT ist eine halluzinogene Droge oder um es genau zu sagen, ein halluzinogenes Tryptaminalkaloid und heißt ausführlich N,N-Dimethyltryptamin. Kurz DMT genannt und ist ein natürlich vorkommender Stoff, der, wenn man ihn aber zu sich nimmt, also oral aufnimmt, erstmal gar keine Wirkung hat, weil der ganz schnell abgebaut wird im Körper. Das heißt, man muss zusätzlich noch einen Monoaminooxidase-Hemmer hinzunehmen, also ein MAOH oder MAOI, wisst ihr sicherlich. Das heißt, einen zweiten Wirkstoff, eine zweite Zutat, und dann beginnt das tatsächlich zu wirken und ist dann tatsächlich halluzinogen. Und tatsächlich, ich kann das jetzt einfach sagen, ob ihr mir das glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe mit psychedelischen Drogen und halluzinogen wirkenden Drogen tatsächlich überhaupt gar keine Erfahrung. Der Unterschied zwischen LSD und DMT ist, dass je nach der Form, wie man es aufnimmt, man kann nämlich das dann auch sozusagen, wenn man das in der kristallinen Form hat, dann kann man das einatmen oder man kann es rauchen, dann wirkt es sehr, sehr schnell, oder man kann es übrigens auch spritzen, also immer wichtig, dass die Blut-Hirn-Schranke überwunden wird, möglichst schnell, dann wirkt das sehr, sehr schnell, aber auch nicht sonderlich lange, also so bis zu 20 Minuten in, also wie gesagt, wenn man es injiziert oder eben den Rauch inhaliert, sehr überschaubare Wirkung, relativ heftig, was die halluzinogenen Effekte angeht. Wenn man es oral zu sich nimmt, also dann eben tatsächlich mit diesen Monoaminooxidase-Hämmern, da kommen wir nachher nochmal, das ist im Schamanismus und bei vielen, ich weiß gar nicht, sagt man noch Naturvölker, bei vielen indigenen Völkern verschiedener. Naja, es geht noch weiter, also entheogene Substanzen, das, wir können es auch jetzt besprechen, das sind Substanzen, die spirituelle Ereignisse entweder begleiten oder auslösen oder vertiefen. Und das gibt's in so ziemlich jeder Religion in irgendeiner Form. Also das heißt, das ist nicht nur auf irgendwelche vormodernen Kulturen oder wie auch immer beschränkt, sondern fester Bestandteil ganz, ganz vieler Religionen und auch spiritueller Erfahrungen, die außerhalb von Religionen gemacht werden. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Substanzen. Nachher sprechen wir vielleicht noch über ein, zwei weitere und auch über ein paar Irrtümer, die es da so auch in der Geschichte gibt. Also wenn man sich zum Beispiel das Mittelalter anschaut. Aber grundsätzlich würde ich sogar sagen, dass so etwas wie der Weihrauch in der katholischen Kirche in diese Richtung geht. Das sind Substanzen, die dir zum Beispiel vermitteln, so ein Gefühl der jeweiligen Gottheit näher zu sein oder so ein Einswerden mit dem Universum oder wie auch immer man das dann beschreiben will. Und zusammen mit diesen ganzen anderen Praktiken und Ritualen, die dann zum Beispiel in einem Gottesdienst durchgeführt werden, gibt das natürlich ein ganz besonderes, vertiefendes Erlebnis. Genau, du hast jetzt schon einen sehr großen Bogen geschlagen. Ich wollte nur kurz nochmal auf den Umstand zurück, dass in dieser Form, dass man es einfach zu sich nimmt, die Wirkung deutlich länger ist. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Das heißt, das, was die indigenen Völker ursprünglich mal gemacht haben, indem sie verschiedene Pflanzen zum Beispiel gemischt haben und dann ein Getränk, das Ayahuasca-Getränk, glaube ich, so nennt man es, zu sich genommen haben, da ist die Wirkung dann wirklich im Stundenbereich zu sehen. Das heißt, DMT ist von der Wirkdauer sehr, sehr unterschiedlich, je nach Darreichungsform. Das wollte ich einfach nur gemacht haben, nochmal den Punkt. Und eben diese kurzzeitige, sehr überschaubare Wirkung ist eher ein neueres Phänomen, diese lange Wirkung eher so das traditionelle Phänomen. Aber du hast jetzt gerade schon beschrieben, warum man überhaupt natürlich dazu geneigt hat, bewusstseinserweiternde Substanzen zu sich zu nehmen und ganz elementarer Effekt eben religiöse Gedanken, Gedanken einer Anderswelt oder einer göttlichen Welt, der man nahe sein wollte, und deswegen wurden solche Substanzen zu sich genommen. Also das erstmal so vielleicht ganz kurz zum DMT im Allgemeinen. Und wenn wir über DMT und erst recht über die Machine Elves oder die Elf Machines sprechen, dann kommen wir natürlich an einer Person überhaupt gar nicht vorbei. Timothy heißt er, glaube ich, Leary für LSD ist. Das ist Terence McKenna für DMT. Der ist 2000 verstorben, Terence McKenna, und der war Eigentlich Philosoph, Sprachwissenschaftler, Biologe. Und dann aber wird ihm noch ein Fachgebiet zugeschrieben, das es so ein bisschen, wie ich finde, in sich hat. Ganz spannend ist nämlich die Ethnopharmakologie. Mhm. Und das ist ein Fachbereich, in dem eigentlich Ethnologie, also Kulturwissenschaft und Biologie zusammenkommen. Da wird nämlich ganz besonders drauf geguckt, wie Pflanzen in Bezug auf ihre Verwendung durch Menschen stehen, also wie man sie bewerten kann. Also da spielen natürlich auch ganz normale Dinge damit hinein, welche Pflanzen werden von Menschen angebaut, welche werden wie für Nahrung verwendet, wie hat sich das entwickelt, und alleine die ethnologische oder auch die europäisch-ethnologische Nahrungsforschung ist ein so weites Feld. Also man könnte über die Geschichte der Kartoffel, glaube ich, mehrere Folgen machen und sich anschauen, wie hat die Kartoffel sich überhaupt, also wie ist sie zum Menschen gekommen, zur Nahrung geworden, wie ist sie nach Europa gekommen, was sind die Hintergründe, wie ist das kulturell zu bewerten. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Fachgebiet. Es spielt aber da auch mit hinein, eben das Erforschen von Substanzen auf ihre psychische Wirkung oder bewusstseinserweiternde Wirkung. Und McKenna wird eben nicht nur als so ein Wegbereiter eben dieses Fachgebiets beschrieben, sondern auch als ein Bewusstseinsforscher. Und da wird's dann schon wieder so ein bisschen freaky. Mhm. Weil man ganz oft das Phänomen hat, dass, also es ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Klischee, dass in der Ethnologie, gerade wenn es darum geht, eben sich diese Substanzen anzuschauen, die da von Menschen rituell konsumiert werden, dass da auch ganz gerne mal Selbstversuche durchgeführt werden. Einfach mal zu gucken, wie so die Erfahrung ist, die man da macht. Und McKenna hat das, glaube ich, sehr, sehr intensiv getan. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es wird ihm häufig zugeschrieben, er hätte so toll reden können. Ich kann ihm ehrlich gesagt nicht so gut zuhören. Also ich habe mir verschiedene Interviews mit ihm angeguckt. So mein ganz subjektiver Eindruck ist, dass mich das ein bisschen verrückt macht irgendwie, dem zuzuhören. Aber ganz viele Leute sind total begeistert von seiner Art, die Dinge zu beschreiben und den Menschen näher zu bringen. Aber das war jetzt eine ganz lange Vorrede. Also zu dieser Person mussten wir etwas sagen, wenn wir dieses Thema besprechen. Denn die Beschreibung von diesen Elf Machines oder Machine Elves, die wir euch zeigen wollen oder nahebringen wollen, die geht natürlich auf ihn zurück. Genau, wir werden euch ein YouTube-Video auch verlinken, wo man dann mal so eine Beschreibung von ihm hört, in der Gänze, im englischsprachigen oder amerikanischen Original natürlich in dem Fall. Und da, also man muss sagen, er hat so eine ganz eigene Art der Artikulation, fast so ein bisschen so ein Singsang. Ich kann das auch schlecht beschreiben, also es klingt besonders. Und offensichtlich stellen sich dabei Alexa ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn sie das hört. Vielleicht, ja. Insofern von der Einordnung her. Und wir werden, nur damit ihr das jetzt an der Stelle schon mal hört, nochmal ausführlicher generell auf Halluzinogene eingehen. Und wir werden nachher auch nochmal einen Teil machen, weil das eine Frage ist, die ist auch immer wieder an uns schon gestellt worden. Wie ist das jetzt eigentlich mit den Halluzinogenen in der Psychotherapie? Was sind denn da die neuesten Entwicklungen? Ist das nicht total hilfreich, LSD oder jetzt auch DMT zum Beispiel? Auch dazu sagen wir was. Wir wollen jetzt aber erstmal hier in der ersten im ersten Teil des Themas nochmal sehr intensiv auf diese Machine Elves eingehen. Denn die Besonderheit daran ist, also McKenna hat sie gesehen. Wir können ja mal ganz kurz ein Zitat von ihm bringen, was er gesagt hat. Denn er hat dann irgendwann mal gesagt, auf Deutsch übersetzt, während meiner eigenen Erfahrung mit dem Rauchen von synthetischem DMT in Berkeley hatte ich den Eindruck, in einen Raum hereinzuplatzen. Und mit Raum ist jetzt eher sowas, sowas Sphärisches gemeint, also nicht ein Zimmer, sondern. In einem anderen Zitat hat er das als eine Membran beschrieben. Genau, also, ne, also Parallelwelt vielleicht auch, also irgendwo reinzuplatzen, der von fröhlichen, sich selbst transformierenden Maschinenwesen bewohnt war. Jetzt haben wir alle ein Bild im Kopf und jetzt macht er aber weiter und sagt, Dutzende dieser freundlichen, fraktalen Wesen, die wie selbst dribbelnde Fabergé-Eier auf dem Sprung aussahen, hatten mich umgeben und versucht, mir die verlorene Sprache der wahren Poesie beizubringen. Und vielleicht hier, wenn wir diese Worte kurz wirken lassen, vielleicht auch im Hinterkopf haben, er war auch Sprachwissenschaftler. Also das war für ihn etwas, das er mit in diese Erfahrung ganz stark wahrscheinlich mit hineingenommen hat. Mhm. In einem anderen Zitat spricht er davon, dass diese Elf-Machines oder Machine-Elves aus Syntax-Driven Light bestehen würden, also aus einem syntax-angetriebenen Licht. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Ja. Bin ein bisschen gescheitert. Es wird von manchen Menschen, die über DMT-Erfahrungen sprechen, in YouTube-Videos beschrieben, dass sie den Eindruck haben, McKenna meinte damit, dass sie Licht als Sprache benutzen, diese Wesen. Wobei man dann auch wieder Schilderungen findet. Also ihr merkt, wir haben uns ein paar Leute, die eben DMT schon genommen haben und von ähnlichen Erfahrungen berichten, dann wiederum sagen, diese Wesen kommunizieren, aber außerhalb von Sprache eben. Und das sei das Besondere an den Maschinenelfen. Und sie würden das dann über Energie tun. Andere sagen über Licht. Dann wiederum gibt es Leute, die sagen, sie durchdringen einen selbst, und indem sie eben durch den Körper hindurchgehen und wieder austreten, haben sie Informationen weitergegeben. Das heißt, festzuhalten bleibt, dass die bei all denjenigen, die davon berichten, diese DMT Machine Elves gesehen zu haben, sie nicht wirklich verbal mit den Menschen kommunizieren, denen sie begegnen. Und das ist jetzt übrigens ein Punkt, der ein Stück weit besonders ist, sagen wir es mal so, denn die Beschreibung, dass es diese Machine Elves gibt, ist häufiger zu lesen. Das heißt, das ist das Besondere an der ganzen Geschichte. Also wenn das jetzt nur McKenna gewesen wäre, der da eine merkwürdige Erfahrung gemacht hat, dann könnte man ja noch sagen, okay, der hat eine merkwürdige Erfahrung gemacht, aber angeblich ist es eben so, dass ganz, ganz viele Menschen diese kleinen Machine Elves gesehen haben. So, und jetzt geht also, wenn man ein bisschen in den geneigten Ecken des Netz recherchiert, also die Geschichte um, dass diese Machine Elves eventuell wirklich existieren, auf einer anderen Bewusstseinsebene, vielleicht in einer parallelen Welt, auf einem anderen energetischen Niveau, da gibt's dann immer verschiedene Beschreibungen, und sie müssten real sein, weil ganz unterschiedliche Menschen, die DMT genommen haben und das sozusagen als Werkzeug, als Tool, als Antrieb genutzt haben, um zu den Machine Elves zu kommen, sie ja immer auch gleich beschreiben. Und deswegen seien sie real. Und das findet man immer mal wieder. Und dann kommt man natürlich ins Stutzen und sagt, oh, das ist ja sehr merkwürdig, wenn die alle das Gleiche sehen. Sehr ungewöhnlich. Und da gibt's natürlich für uns als wissenschaftlich kritisch denkende Menschen so ein, zwei Dinge, die einem sofort durch den Kopf schießen, wenn man das hört. Ja, also wenn man sich in Foren anschaut, was die Leute so zum Thema DMT und Machine Elves schreiben, dann findet man natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, ich habe das schon, ich weiß nicht, 100 Mal genommen oder so und habe noch kein einziges Mal irgendwelche Machine Elves getroffen. Und dann gibt es aber wiederum Leute, die da sehr, sehr ausführliche Erfahrungen beschreiben. Da war zum Beispiel eine Person, die meinte, sie ist halt diesen Machine Elves begegnet. Die hatten oder die haben den Eindruck gemacht oder auf sie so gewirkt, auf diese Person, als ob sie etwas wollten, irgendwie, als ob sie was haben wollten. Und dann wusste diese Person aber nicht genau was. Und dann kam sie schließlich drauf, dass es sich wohl so um Wissen, um Ideen, um Kreatives gehandelt hat. Und dann hat sie also irgendwas reproduziert, was sie mal irgendwo gehört hat, so an so philosophischen Gedanken. Und dann sind die aber so ein bisschen sauer geworden, die Machine Elves, und sind dann so in ihren Körper hineingewandert und haben da etwas ja entnommen irgendwie und haben gesagt, guck mal, das ist jetzt deine eigene persönliche kreative dein Gedankenkonstrukt, deine persönlichen Ideen, deine sozusagen dein geistiges Eigentum. Und die Person hat halt gesagt, dass das für sie schon ja nicht eine Art Wendepunkt gewesen ist, aber schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil sie sich halt hinterher gedacht hat, okay, ich habe mich bisher immer nur auf die Ideen von anderen Leuten berufen Eigentlich geht's ja eher so darum, was ich so selber für eigene Vorstellungen habe und so. Also ist schon spannend, was Menschen dann eben für Erfahrungen machen. Aber wie gesagt, man hört auch ganz, ganz oft, dass die Erfahrungen eben nicht so komplett lebensverändernd sind, wie es bei manchen der Fall zu sein scheint. Also relativ normale Erfahrungen mit DMT gibt es wohl auch zuhauf. Und was man dann feststellt, also was jetzt natürlich da erstmal überbleibt, ist, dass es also eine, ich überspitze das jetzt mal absichtlich, schon fast göttliche Begegnung ist. Also so, ne, mit dem, wenn das dein Leben fundamental ändert, dann hat das natürlich eine sehr, sehr starke Wirkung auf dich. Und die Ähnlichkeit der Beschreibung, das lässt einen zucken. Und mein erster Gedanke war natürlich dann, nachdem wir das gelesen haben, das deckt sich so ein bisschen damit, dass heute unsere außerirdischen Intelligenzen, die wir so vermeintlich sehen und in Berichten hören, sich heute so ein ganzes Stück weit zu diesen Grey Aliens aus der Serie Akte X hinentwickelt haben. Mhm. Und im Grunde genommen die Beschreibungen da sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Bevor es diese Grey Aliens so in der Popkultur gab, war das doch häufig sehr unterschiedlich, wie die Aliens ausgesehen haben. Danach wurde das immer einheitlicher. Jetzt muss man auch sagen, es werden nicht nur diese Machine Elves beschrieben, sondern unter DMT gibt es auch noch andere. Es gibt insektoide Lebewesen, da werden häufig die, was denn Praying Mantis auf Deutsch, Gottesanbeterin, mhm. Gottesanbeterinnenartige Wesen beschrieben, die dann am Gehirn von Menschen, die da hinkommen, Eingriffe vornehmen mit ihren Zangen. Es gibt weitere Wesen, die da beschrieben werden. Das heißt, es gibt so einen Kanon von Lebewesen, denen man begegnen kann, wenn man DMT nimmt. Die werden dann auch immer wieder weiter beschrieben und tradiert. Und McKenna war natürlich in der Szene derjenigen, die DMT dann angefangen haben zu konsumieren durch Bücher, durch Vorträge, die er gehalten hat, hat er eine gewisse Bekanntheit natürlich erlangt. Und hier liegt natürlich der Verdacht nahe, dass jemand, der den Vortrag von Terence McKenna gehört hat und gehört hat, wie er diese Machine Elves beschrieben hat und dann gesagt hat, ich eifer dem jetzt nach, DMT zu sich genommen hat und dann begonnen hat, visuelle Halluzinationen zu entwickeln, vielleicht das, was er dann gesehen hat, mit dem in Verbindung gebracht hat, was McKenna erzählt hat. Das ist, glaube ich, ohnehin eine Interpretation oder ein Umstand, den wir einfach nicht außer Acht lassen sollten. Wir nehmen halt in solche Erfahrungen genau das mit hinein, was wir ohnehin mit uns rumtragen. Das heißt, das ist auch tatsächlich für kulturwissenschaftliche Betrachtung total wichtig. Wir haben immer sozusagen im Handgepäck einen eigenen Referenzrahmen, einen eigenen Deutungsrahmen. Der kann kulturell geprägt sein, religiös geprägt sein, eine Mischung aus allem. Wir können aber gar nicht davon weg, alles, was wir in unserer Umwelt wahrnehmen, automatisch und unbewusst gegen diesen Referenzrahmen gegenzuprüfen und einzuordnen. Wir sind auch sehr, sehr gute Mustererkenner. Das heißt, wenn uns etwas begegnet, wollen wir gerne, dass das Sinn ergibt, was wir da sehen, was uns da begegnet. Und insofern hilft es dann, dass wir sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell darin sind, alles, was wir sehen, eben in diesen Deutungsrahmen einzuordnen. Man muss sich aber dessen auch manchmal bewusst sein, weil uns dieser Deutungsrahmen auch unter Umständen in die Irre führen kann. Dazu vielleicht ein Beispiel. Eine Geste mit der Hand, die wir ganz klar als eine bestimmte Aussage erkennen, kann in einem anderen Kultur, in einem anderen kulturellen Umfeld eine ganz andere Bedeutung haben. Und insofern ist es immer sehr, sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wie wir selber Dinge in unserem Alltag interpretieren, damit wir nicht in Schwierigkeiten kommen, wenn es zum Beispiel um interkulturelle Kommunikation geht. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und insofern alles, was wir in so einer DMT-Erfahrung zu sehen kriegen, ich sag jetzt wir, dabei habe ich die Erfahrung gar nicht gemacht, aber alles das, was Menschen da so sehen, das werden sie automatisch eben dagegen abprüfen, was sie selber in ihrem Weltbild haben oder was sie in ihrem Alltag erfahren haben oder was sie eben an kulturellen Vorstellungen mit sich herumtragen. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagt, naja, wie wirkt denn das überhaupt im Gehirn und warum kann es überhaupt zu solchen Wahrnehmungen kommen? Genau, bevor wir das machen, müssen wir unbedingt noch erwähnen, weil uns das sonst die Leute um die Ohren hauen, dass Dr. Rick Strassman zwischen 1990 und 1995 an 60 Freiwilligen eine Studie durchgeführt hat oder ein Experiment durchgeführt hat und hat ihnen also DMT verabreicht. Und da soll es wohl eben auch zu diesen ganz interessanten Erzählungen gekommen sein, also wie sozusagen dieses DMT auf die Menschen und auf den menschlichen Erfahrungshorizont gewirkt hat. Und Strassman hat selber gesagt, ich kannte die Erzählungen von McKenna, aber irgendwie fand ich das auch ein bisschen schräg und habe da nicht allzu viel drauf gegeben. Aber was ich dann von meinen Probanden gehört habe, nach DMT-Erfahrung, das war dann doch sehr spektakulär. Es gibt, auch das werden wir euch verlinken, ein Video zu Alexa rausgesucht von jemandem, der offensichtlich Erfahrungen mit DMT gemacht hat und der Berichte darüber sammelt. Vielleicht sei an der Stelle mal einmal darauf hingewiesen, dass in der Bundesrepublik Deutschland DMT unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Also DMT darf man nicht besitzen und darf es auch nicht, also ist genauso verboten wie andere Drogen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob der Konsum verboten ist. Das so genau habe ich mir das Gesetz jetzt nicht angeschaut, aber also fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, in Amerika übrigens auch. In Kanada ist es zum Beispiel für die Behandlung von psychischen Erkrankungen in Kombination mit Psychotherapie zugelassen. Da gibt es dann Unterschiede. Aber generell kann man erstmal sagen, es handelt sich dabei um eine Droge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Das heißt, wenn wir euch ein Video von jemandem verlinken, der berichtet, wie seine Erfahrungen damit sind, könnt ihr sicher gehen, dass der das sich nicht legal irgendwo beschafft hat. Das einfach nur nochmal vorausgeschätzt, um auch das Video ein bisschen einzuordnen. Und der hat aber nochmal eine Klassifikation dann vorgenommen der verschiedenen Wesen, die einen da begegnen können. Es können übrigens auch Reptiloide sein, die einem da begegnen, interessanterweise. So, manche beschreiben auch Clowns oder so Trickster. Jesters, genau, ja. Die einem da begegnen. Also das, ihr als geneigte ZuhörerInnen, die das hören, könnt euch das Video da gerne mal anhören. Eine interessante Untersuchung, ich glaube, dass die auch von Strassman ist, ich finde es jetzt gerade nicht, war ja auch die ein Experiment, vielleicht war es auch nicht in Strassman, sondern eins in der Schweiz, wo Menschen unter kontrollierten Bedingungen DMT bekommen haben, dann einen Fragebogen ausgefüllt haben und es wurde festgestellt, dass ein signifikanter Teil derjenigen, die DMT zu sich genommen haben, so etwas wie Nahtoderfahrungen erlebt haben. Das wird von dem Strassman-Experiment auf jeden Fall auch berichtet. Ja. Dann war es dann das Strassman-Experiment. Und jetzt ist es natürlich so, dass das ganz beeindruckend klingt. Und der Schluss, der daraus gezogen wird, den man so generell lesen kann, den finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist nämlich die Aussage, dass das Nahtodexperiment eben nicht irgendetwas von außen ist, sondern offensichtlich mit uns und unserem Gehirn zu tun hat. Denn sonst könnte man ja keine Nahtoderfahrung haben und sie herbeiführen, wenn man nicht nahe dem Tod ist. Das finde ich eine interessante Aussage, die da drin steckt. Jetzt muss man sich allerdings schon fragen, und die Studie habe ich dann nicht im Detail gelesen, aber das drängt sich natürlich sofort auf, wie sieht denn ein Fragebogen aus, der Nahtoderfahrung abfragt? Und dann würde man sagen, gut, da sind bestimmt Fragen drin, die man dann ankreuzt. Und je nachdem, wie man die Frage beantwortet, hat man etwas erlebt, was einer Nahtoderfahrung nahe kommt oder nicht. Auch das kann man auch abnehmen. Dann muss man sagen, aber wie ist es denn zu diesen Fragen gekommen? Also wie ist dieser Fragebogen erstellt worden und was ist die Grundlage? Also wie definiert man denn eine Nahtoderfahrung? Da wird es ja problematisch, weil das natürlich ein subjektives Ereignis ist, von einzelnen Personen, was man nur sammeln kann. Und dann kann man probieren, das zusammenzufassen. Und dann gibt es so einen Zustand, den man eventuell abfragen kann. Und der trifft dann auch auf ein Halluzinogen zu. Ja, oder aber es handelte sich da bei diesen Beschreibungen um Freitextfeldbeschreibungen. Dann wäre es natürlich insofern interpretierend. Ja, dann wäre es natürlich insofern auch sehr, sehr spektakulär, wenn dann irgendwie von diesen 60 Leuten, weiß ich nicht, 30 Leute oder so schreiben, dass sie dann eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Aber wie gesagt, also Caveat, wir haben das die Studie nicht gelesen und wir wissen nicht, wie das methodisch aufbereitet war mit dem Fragebogen. Also es kann auch genauso sein, wie du das gerade beschrieben hast. Das war nur so ein Gedanke, der mir gerade noch durch den Kopf schoss. Was ist denn, wenn der einfach per Freitextfeld abgefragt hat, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben? Ja. Strassman hat dann eben auch ein Buch veröffentlicht, was natürlich sehr erfolgreich dann auch in einer gewissen Branche, sagen wir mal, oder Gesellschaftsschicht gewesen ist. Das heißt, McKenna und Strassman gemeinsam haben dann DMT beliebt gemacht. Du hast schon gesagt, das Buch heißt The Spirit Molecule, ne? Das muss The man auch Spirit erwähnen. Molecule, schöner Titel. Und du hast schon gesagt, McKenna ist dann sehr früh mit 54 Jahren an einem Gehirntumor gestorben im Jahr 2000. Und die Zeit von Strassman, wo er das Buch veröffentlicht hat, wo er die Studien gemacht hat, war so Ende der 90er, Anfang oder in den 90er Jahren, sagen wir mal so generell. Das heißt, das ist alles nur 26 Jahre her. Ich wollte gerade sagen, das ist alles noch nicht so lange her, aber die Zeit rast einfach so schnell. Aber nur, dass ihr eine Einordnung, wir sind hier nicht mehr in den wilden 60s, befinden wir uns, oder so in Übergang der 60er auf die 70er Jahre, wo sich eh alle Drogen reingeschmissen haben, was ja immer so das Vorurteil ist, sondern wir sind hier schon in den wilden 90ern. In den in den wilden Techno-90ern. Ja. Also ihr, nur dass ihr eine zeitliche Einordnung auch davon habt, wann McKenna und auch Strassman diese Dinge erzählt haben. Erwähnen müssen wir natürlich auch. Ich glaube, du willst noch mal näher drauf eingehen, wie das wirkt. Ich glaube, das sollten wir dann auch machen. Nur vorher noch mal der Vollständigkeit halber. 2010 hat jemand, der Mitch Schulz heißt, eine Doku über The Spirit Molecule gemacht, die wohl auch sehr, sehr erfolgreich bei Netflix gelaufen ist. Und Mitch Schulz hat selber DMT-Erfahrungen gemacht und hat darüber gesprochen, was er so erlebt hat. Und der Erzähler, also der Moderator in dieser Doku im Original ist niemand anders als Joe Rogan. Mhm. Und wenn man auf YouTube, also Joe Rogan, der wirklich auch durch Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus und Trumpismus, Rassismus und all diese Dinge auffällt. Lass mich gerade sagen, und der eine exklusive Show bei Spotify macht. Ja. Und da also inzwischen, wenn er an Impfstoffen rumleugnet, inzwischen ja Spotify immerhin einblendet, Informationen zum Impfen finden Sie hier. Also für alle Spotify-Abonnenten, den finanziert er übrigens mit, uns nicht. Nur mal, ich will es einfach nur gesagt haben, weil ich das so bei Joe Rogan einfach so abgefahren finde. Abgefahren, gruselig ist der Typ. Auf jeden Fall, wenn man DMT Machine Elves auf YouTube sucht oder überhaupt irgendwas mit DMT, dann wird man unweigerlich auf Joe Rogan treffen, der öfter mal davon erzählt hat, was er da für Erfahrungen gemacht hat. Der ist irgendwie völlig begeistert von dem Zeug und weist immer wieder darauf hin, dass das ja ganz was anderes ist als andere Drogen, weil es sich eben um eine körpereigene Substanz handelt. Kann man jetzt so oder so bewerten, nur darauf werdet ihr stoßen, wenn ihr euch da umguckt. Der war also der Moderator dieser Doku, die 2010 erschienen ist und die unheimlich beliebt war. Und es ist interessant, dass in den letzten Jahren Ayahuasca, DMT in anderer Form nochmal so einen richtigen Boom erlebt hat als Partydroge. Und da werden wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Also die Tatsache, dass entheogene Substanzen sich dann auch irgendwann mal so als Partydrogen wiederfinden, ist natürlich nochmal ein anderes Feld. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen anderen Schlag. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns mit diesem Problem weiter auseinandersetzen müssen, weil die Leute eben scheinbar irgendwie da total hinterher sind und wir uns überlegen müssen, ja, wie gehen wir damit um, dass das für eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen halt mit zur Freizeit dazugehört, solche Substanzen zu nehmen. Ein erster wichtiger Punkt ist zu sagen, dass wir im Menschen noch nicht nachgewiesen haben, dass DMT sozusagen von sich aus hergestellt wird im menschlichen Körper. Bei Ratten ist es tatsächlich so, dass das Gehirn DMT synthetisieren kann. Das ist bei Menschen nicht nachgewiesen. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, naja, wenn das die Ratten können, die sind uns ja eng verwandt im Grunde genommen, dann können wir das auch. Also ist das eine natürliche Droge, auch die natürliche Stoff, der im Körper von Menschen vorkommt. Das ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied von DMT zu anderen Halluzinogenen, wie zum Beispiel LSD, Psilocin, also das, was aus den Pilzen gewonnen wird, oder Mescalin, ne, dem Kaktus, nehme ich das DMT, da gibt's keine Toleranzbildung. Das ist auch nicht erklärt, warum das der Fall ist. Also wenn ich LSD nehme, dann muss ich über die Zeit mehr LSD zu mir nehmen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Was ja eben so ein Problem natürlich bei so, Drogen häufig der Fall ist, bei Alkohol ja übrigens auch. Ja, da wollen wir auch mal den Alkohol gerne mal mit reinnehmen bei den Drogen, dass man den nicht immer vergisst. Das ist bei DMT nicht so. Also DMT bildet keine Toleranz aus, erstaunlicherweise. Und bei LSD und den anderen, sagen wir mal, halluzinogenen Drogen ist ja auch keine körperliche Abhängigkeit im eigentlichen Sinne festzustellen. Das muss man schon sagen, das unterscheidet sie noch. Jetzt könnte man sagen, gut, DMT ist ja super, das macht keine Toleranz, es macht nicht abhängig, super, das ist doch eine super Partydroge und man hat noch geile Trips und sieht irgendwelche Maschinenelfen oder Reptiloide. Warum sollte ich das denn dann nicht nehmen? Da muss man immer sagen, mit halluzinogenen Drogen, und deswegen werden sie auch häufig in den Kontext von Psychotherapie oder psychischen Erkrankungen mit reingestellt, haben wir immer auch ein Problem, dass sie natürlich, wenn latent, also vielleicht auch unerkannte psychische Erkrankungen vorliegen, sie da schädlich sein können. Also gerade was das Thema Psychosen angeht, da sind Psychopharmaka ziemlich gefährlich tatsächlich. Und dann gibt es natürlich auch so Zustände bei einer Halluzination oder bei einem, ich nenne das jetzt mal Trip, also wenn DMT wirkt oder andere Halluzinogene, dass es natürlich auch zu Angstzuständen kommen kann, dass es zu Verfolgungswahn kommen kann. Also je nachdem natürlich, wie die psychische Grundprädisposition einer Person ist, also wie das Nervenkleid per se aussieht, können diese Drogen durchaus sehr, sehr schädlich sein und für die psychische Gesundheit dann am Ende auch gefährlich sein. Also deswegen nochmal ein großes Caveat. Häufig wird so getan, gerade LSD, DMT, das ist, macht nicht abhängig, das ist komplett ungefährlich. Gerade für Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden und das vielleicht noch gar nicht wissen oder die auch eine Diagnose haben, ist das gar nicht unkritisch, diese Substanzen zu sich zu nehmen. Das kann die psychische Erkrankung drastisch verschlimmern. Das einfach mal gesagt. Nachher sage ich noch was zu den Möglichkeiten und zu dem Einsatz in der Psychotherapie. Wie wirkt denn jetzt DMT? Und DMT, da hat man zumindest mal festgestellt, dass DMT was mit dem Serotonin im Gehirn zu tun hat. Das ist der Wirkmechanismus. Und man hat festgestellt, dass DMT insbesondere am visuellen Kortex zu wirken scheint. Also tatsächlich da, wo man Dinge vermeintlich sieht. Und da gibt es jetzt verschiedenste Untersuchungen zu dem Bereich. Inzwischen geht man davon aus, dass DMT bewirkt, dass der visuelle Kortex gebremst wird und nicht mehr so gut arbeitet. Das heißt, dass die Informationen, die dort ankommen, zu langsam verarbeitet werden, langsamer als das Gehirn das normalerweise gewöhnt ist, und dass das eben zu diesem besonderen Zustand führt und dann auch eventuell zu den Halluzinationen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu untersuchen. Es gibt solche Studien, auch zunehmend solche Studien, wo man tatsächlich Menschen dann in die Röhre schiebt und ihnen dann DMT gibt unter kontrollierten Bedingungen und dann schaut, wie sieht denn so die Erregung im Gehirn, also welche Hirnareale arbeiten wie. Das schaut man sich tatsächlich an, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit solchen Substanzen arbeitet, da gibt es natürlich hohe Auflagen, was Ethikkommissionen und solche Dinge angeht. Das ist nicht so ganz einfach zu untersuchen, aber die Forschung ist da tatsächlich dran und möchte das gerne auch verstehen. Also insofern DMT im Wesentlichen Serotonin. Wir werden euch natürlich die Artikel aus der Wikipedia und so dazu verlinken, wen das dann interessiert und wer sich da in dem Bereich natürlich deutlich besser auskennt und mit Physiologie auskennt oder auch Pharmakologie auskennt, kann sich da natürlich gerne dann noch vertiefend einlesen. Aber auf der Ebene, glaube ich, belassen wir das jetzt erstmal, was die genauen Wirkmechanismen angeht. Ja, so gegen Ende hin vielleicht noch mal ein, zwei Hinweise zu den entheogenen Substanzen, die wir am Anfang erwähnt haben, und der Tatsache, dass uns Substanzgebrauch und vielleicht sogar Missbrauch eigentlich durch die Menschheitsgeschichte hindurch begleitet haben. Ich werde an dieser Stelle ganz sicher eins nicht tun, nämlich ausführlich auf Schamanismus eingehen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mich da viel zu wenig auskenne. Es ist ein Gebiet, das die europäische Ethnologie zwar berührt, aber in das ich mich wirklich aktiv nochmal einarbeiten müsste, das gebe ich ganz offen zu. Also wenn man europäische Ethnologie, so wie es damals in Münster gelehrt wurde, als Alltagswissenschaft oder als Wissenschaft vom Alltag von der frühen Neuzeit bis in die Moderne im europäischen Raum betrachtet, dann gibt es da unter Umständen Nachwirkungen, die man sich anschauen könnte. Aber wie gesagt, da bin ich nun wirklich keine Expertin dafür. Interessant wäre in dem Zusammenhang vor allen Dingen, denke ich, für das, was wir hier so im Podcast betreiben, die Tatsache, dass der Schamanismus immer mehr in die Esoterik hineingewandert ist und im Rahmen des allgegenwärtigen esoterischen Gemischtwarenladens, den wir fast in jeder Folge erwähnen, natürlich auch eine Rolle spielt. Und dass sich da sicherlich Praktiken herausgepickt werden, die dann in ein eigenes System mit eingebaut werden und da das Ganze sozusagen nach eigenen Vorstellungen umgebaut wird oder Dinge benutzt werden, die vielleicht sonst in einem anderen Kontext stattfinden, das sei dahingestellt. Wir haben es sicherlich eben bei diesen Substanzen mit Dingen zu tun, die ganz essentiell sind für die Religionsausübungen durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Das hatte ich am Anfang schon angedeutet. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Missverständnisse, was das angeht. Und so eine kleine Anekdote, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass es zum Thema, man kann es entheogene Substanzen nennen, wenn man möchte, auch sowas wie eine mittelalterliche Urban Legend gibt oder spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Urban Legend gibt, nämlich die Hexensalbe oder Flugsalbe. Da war damals schon zu der Zeit nicht klar oder wurde sehr, sehr kritisch gesehen, ob es das wirklich gibt. Und zwar gibt es natürlich antike Quellen, die nahelegen, dass sich da Göttinnen zum Beispiel mit einer Salbe eingerieben haben und dann konnten sie auf einmal ohne den Boden zu berühren ganz schnell reisen. Und es gibt tatsächlich auch spätmittelalterliche Quellen, die von solchen Flugsalben berichten. Allerdings wird das tatsächlich schon sehr, sehr stark angezweifelt. Also, dass Menschen, denen der Hexerei-Vorwurf gemacht wird, sich eben mit dieser Flugsalbe, ich will jetzt gar nicht auf die Zutaten genauer eingehen, einreiben und dann eben durch die Luft zu den Hexentanzplätzen reisen können, wo dann der Teufelspakt stattfindet. Und insofern finde ich es natürlich ganz, ganz spannend, dass wir es schon teilweise mit Dingen zu tun haben, die wir in der heutigen Popkultur wieder als relativ selbstverständlich annehmen. Also so die Flugsalbe, das ist ja immer in aller Munde und es wird versucht, das nachzustellen in irgendeiner Form, um dann irgendeinen Trip auszulösen und zu sagen, ja, die meinten aber eigentlich einen Drogentrip und haben das dann so interpretiert, als könnten die Hexen fliegen. Dabei war das eben schon zu der Zeit, als es gang und gäbe gewesen sein soll, unter angeblichen Hexen äußerst umstritten. Und man darf, glaube ich, bei Entheogenen nicht den Kontext aus dem Auge verlieren, unter dem sie konsumiert wurden. Das ist ja ein gesamtreligiöser Kontext. Stark ritualisiert, ein gesamtgesellschaftlicher Kontext, in dem dann diese Drogen konsumiert wurden. Ich nenne das jetzt mal Drogen, Substanzen, sagen wir mal. Und das hatte ja einen ganz relevanten gesellschaftlichen Wert und Nutzen, den wir ja heute so nicht haben. Also worauf will ich hinaus? Also wenn wir sagen, das ist so das Wissen der alten Religionen, was verloren gegangen ist, dann muss man sagen, ja, weil wir diese Religionen aber auch nicht mehr leben, weil wir dieses Weltbild nicht mehr haben, weil wir natürlich in einer aufgeklärten wissenschaftlichen Welt natürlich für viele Dinge, die damals keine Erklärung verfügbar hatten, solche religiösen, göttlichen, übernatürlichen Wesenheiten für viele Dinge zuständig waren, die wir uns heute natürlich anders erklären können. Wobei man natürlich sagen muss, dass man bei den Ayahuasca-Religionen noch sehr, sehr zeitgenössische Phänomene vor sich hat. Also die gibt's durchaus heute noch, die werden praktiziert. Ich glaube, eine zum Beispiel, eine Religionsgemeinschaft, die Ayahuasca im Zentrum hat, ist, glaube ich, noch 1930 oder so anerkannt worden. Und insofern ist das Phänomen natürlich da. Man muss nur immer gucken. Also wenn ich jetzt als jemand aus einem völlig anderen Kulturraum mir sage, ich will jetzt diese Erfahrung machen, dann muss man sich natürlich sehr, sehr gut informieren, sehr, sehr stark sich anleiten lassen und sehr, sehr genau wissen, worauf man sich da einlässt. Und natürlich, wie immer, auch der Hinweis, respektvoll mit anderen Religionen und Kulturen umgehen. Und ein weiterer Aspekt, den man da noch einmal jetzt mit reinnehmen kann, bevor wir dann nochmal auf die psychotherapeutischen Effekte eingehen, ist natürlich die Tatsache, dass wir dadurch, dass wir heute wissen, zumindest grob wissen, wo welche Substanzen im Gehirn wirken, wir relativ sicher sagen können, dass das, was man erlebt, wenn man Entheogen zu sich nimmt, eben nicht ein Dimensionstordurchbruch ist oder eine andere Weltlichkeit oder eine andere Bewusstseinsebene vielleicht schon, aber also Realitätsebene, was auch immer, sondern dass das ein im Gehirn stattfindender Prozess ist, wo wir nicht außen was anderes haben, sondern das ist in uns drin. Und das muss man, glaube ich, nochmal auch relativ deutlich sagen mit dem Wissen, was wir heute haben, solange wie wir keine Paralleluniversen nachweisen. Solange wie wir eben nicht nachweisen können, dass es diese Machine-Apps irgendwo auf einem anderen Energieniveau wirklich gibt, müssen wir davon ausgehen, dass das in unserem Kopf, in unserem Gehirn, in den Zellen, in unserem Kopf entsteht und auch nur da sich befindet und nicht woanders. Ich stelle gerade mal die ketzerische Frage, was würde dich denn überzeugen, dass es diese Machine-Elves gibt. Ich glaube, wenn wir eine Maschine erfinden würden, wo wir sagen, guck mal hier, wir können tatsächlich so ein Paralleluniversum anzapfen, wir können so ein Tor aufmachen, wie man das so bei Marvel oder so kennt und können da durchfilmen und plötzlich sind die dann da. Und das ist auf Grundlage irgendeines physikalischen Prinzips. Dann würde ich sagen, okay, die sind da. Und replizierbar. Und dann wäre aber meine nächste Frage, okay, wenn die da sind und wir haben jetzt diesen physikalischen Mechanismus benutzt, um dahin zu kommen, wie soll das dann im Gehirn ohne diesen physikalischen Mechanismus funktioniert haben? Also, oder um es anders auszudrücken, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gering, dass das jemals passieren wird. Ist ein bisschen so einzuordnen wie Geistererscheinungen. Also wir würden jetzt auch nicht von vornherein ausschließen wollen, dass es jemals dazu kommt, dass sowas wissenschaftlich belegt wird, aber derzeit sieht es halt absolut nicht so aus, als wären auch nur die Methodiken da, um sowas erforschen zu wollen. Oder Gotteserscheinungen, ne? Also auch das ist ja so ein Phänomen, dass man ja der Person, die so eine Erscheinung hat, nicht absprechen kann erstmal. Da muss man dann aber auch immer hinschauen, ist es eben eine Halluzination? Und wir haben ja verschiedenste Formen von Halluzinationen, die man erleben kann. Wir können Stimmen und Geräusche hören, wir können Gerüche wahrnehmen, wir können so taktile Dinge haben, dass die Haut anfängt zu kribbeln, ohne dass es dafür einen offensichtlichen Grund gibt. Es gibt sogar Geschmackshalluzinationen. Dann kann man sagen, es gibt Migräne-PatientInnen, die eben diese Auren wahrnehmen und das wird ja überhaupt nicht hinterfragt. Da wird ja gesagt, Geruchshalluzinationen gibt es auch. Ne? Und gerade bei den Auren, diese Lichtwahrnehmung, die dann erscheinen, kurz bevor dann so eine Migräne-Attacke anfängt, das würde ja heute niemand hinterfragen, würde sagen, oh, die ist aber psychisch schwer angeschlagen, die Person, sondern das ist ein anerkanntes Phänomen, da wissen wir, dass physiologisches Phänomen, da passiert was im Gehirn, aber es ist eben alles immer im Gehirn drin, da würde man jetzt nicht sagen, Migränepatienten sind in der Lage, in einen höheren Energiezustand zu wechseln, sondern da sagt man, oh, da beginnt jetzt demnächst eben diese Schmerzattacke im Kopf. Und das ist ein Vorzeichen davon und deswegen gibt es dann visuelle Wahrnehmungen, die andere Leute nicht sehen. Denn man sieht eine Aura und andere Menschen im Raum sehen die dann eben nicht. Also das nochmal zur Einordnung. Also die und abschließend sei nochmal gesagt, also wer dann aber natürlich solche halluzinogenen, bewusstseinserweiternden Drogen nimmt und dann sagt, daraus kann ich aber für mich Inspirationen nehmen, ich kann besser Musik komponieren, Texte schreiben, whatever. Das ist ja durchaus nachvollziehbar. Also in einen anderen Zustand zu kommen und das dann als Inspiration zu ernehmen, das wäre ja, glaube ich, ziemlich vermessen, das jemanden absprechen zu wollen. Es gibt ja auch Menschen, die Cannabis konsumieren oder sogar auch Alkohol konsumieren, um dann sozusagen zu sagen, oh, dann bin ich kreativer, wenn ich das mache. Ob das de facto wissenschaftlich messbar auch wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber diesen Effekt haben natürlich Drogen auch schon die ganze Menschheitsgeschichte durch zumindest gehabt in der Berichterstattung der Menschen. Und wir haben, und dann kommen wir so langsam mal zum medizinischen Bereich nochmal rüber, wir haben im Rahmen der Vorbereitung auch noch eine zweiteilige Terra X Serie in Anführungsstrichen gesehen, ein Zweiteiler zum Thema Drogen, eine Weltgeschichte, die wird von Harald Lesch moderiert. Ich gucke mal, was ich da verlinken kann. Im Februar oder im Ende Januar 2026 sind noch beide Episoden auch in der Mediathek verfügbar. Eine Folge ist auf jeden Fall bei YouTube. Ich gucke mal, ob ich die zweite Folge finde. Da wird dann auch nochmal so der Kontext hergestellt, dass also eigentlich die übergeordnete Geschichte, die er da erzählt, ist, heute verpönen wir Drogen, aber Drogen haben vieles möglich gemacht. Also nicht er, sondern das ist die Autoren ja. Dieser Sendung. Und vor allen Dingen waren Drogen für einen Krieg prima, weil die SoldatInnen oder Soldaten im Wesentlichen, ja in der Antike waren es ja eher Männer, damit gut unter Kontrolle gebracht werden konnten. Also mir gehen manche Aussagen ein bisschen zu weit, die da getroffen werden. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Ich bin aber immerhin froh, dass, als es ums Thema Bier ging, nicht nur gesagt wurde, dass Bier wahnsinnig kostbar war, weil man damit die Leute zufriedengestellt hat und das als Zahlungsmittel verwendet hat, weil es so kostbar war. Und dass das eben schon im alten Ägypten eben eine riesige Rolle spielt, sondern dass es auch ganz, ganz klar dazu dient, Wasser genießbar zu machen. Genau. Also in einer Zeit, in einer Gegend, in der es sehr, sehr schwierig ist, klares, sauberes Wasser, das einen nicht krank macht, zu bekommen, ist es natürlich schöner, wenn man das dann zu Bier verarbeitet und dann kann man es gefahrlos trinken. Und es wurde halt auch nochmal gesagt, dass die, und das zieht sich übrigens auch durch alle Bereiche hinweg, dass der Gehalt an psychoaktiven Substanzen in all diesen Nahrungsmitteln oder Drogen oder wie auch immer eben heute wesentlich höher ist, erst recht durch die Synthetisierung von Substanzen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns klar machen müssen. In dem entscheidenden Fall allerdings Opium schon sehr früh auch sehr potent. Ja, also das, genau. Der Alkoholgehalt von frühem Bier, eben, was ja auch ganz anders so aufbereitet war, als wir das heute kennen, natürlich viel, viel, viel also geringer. Das ist kein bayerisches Starkbier, was die alten Ägypter getrunken haben. Genau. Ne? Aber klar. Also wie gesagt, ich gucke mal, was ich euch da noch so verlinken kann, was vielleicht dann im Netz auch weiter verfügbar bleibt. Kann man sich mal angucken, ist ganz nett aufbereitet, aber eben gab einige Stellen, wo wir so ein bisschen gezuckt haben aus verschiedenen Quellen. Da hat mal der Psychologe gezuckt und dann hat mal die Kulturwissenschaftlerin gezuckt. Aber so ist das natürlich. Da war vielleicht was los hier im Haushalt. Holla die Waldbahn. So, jetzt ist es so, dass über die letzten Jahre immer wieder an uns die Frage gestellt wurde, was ist denn jetzt eben mit Psychedelika, also psychoaktiven Substanzen in der Psychiatrie und Psychotherapie? Das müsste doch jetzt mal kommen bei Depressionen, bei Angst, bei Schizophrenie. Da weiß man doch, dass LSD und ähnliche Substanzen da total super hilfreich sind. Das ist nur gesellschaftlich verpönt. Und ich werde euch eine Seite verlinken, weil ich das ganz spannend finde, vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Ein, was Psychotherapie angeht, wirklich hochrenommierte Einrichtung, die tatsächlich in verschiedenen Forschungskontexten, unter anderem gemeinsam mit der Charité, Forschungsprojekte zu diesem Thema macht. Das heißt, die erste Aussage ist, wir haben dazu in Deutschland zumindest oder auch in Europa noch keine flächendeckende Anerkennung der Nutzung dieser Substanzen für die Psychotherapie, weil die Studienlage das aktuell noch nicht hernimmt. Klammer auf, es wird aber sehr aktiv aktuell geforscht an diesen Themen, weil man das Gefühl hat, dass halluzinogene Stoffe bzw. Psychedelika durchaus eine hilfreiche Wirkung haben können. Das gesagt haben, muss man sich jetzt aber auch mal anschauen, was da gemacht wird. Denn diese Studien besagen nicht, cool, wenn du Depressionen hast oder wenn du an einer Angststörung leidest, dann schmeißt du dir einmal am Tag einen LSD-Trip und zack, bist du gesund. Ja, oder wenn du es benötigst, nimmst du LSD, sondern diese Studien sind sehr klar umrissen und haben auch ein sehr, sehr interessantes Design. Und eine dieser Studien, die von Juni 21 bis Dezember 24 durchgeführt wurde, war eine Studie, wo man Psilocybin eingesetzt hat, und zwar bei einer unipolaren Depressionen oder Patienten mit einer unipolaren Depression. Das heißt, das sind Depressionen, wo es dann nicht in so einen manischen Bereich geht, wo es den Menschen dann plötzlich besonders gut geht und dann fallen sie wieder ins depressive Loch, sondern Menschen, die eine normale emotionale Schwingungslage haben, sage ich mal, und dann in die Depression dann immer mal wieder abgleichen. Und da hat man sich angeschaut, was ist denn mit Psilocybin? Hat das eine Wirkung? Insbesondere, und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, macht man diese Studien und überlegt man den Einsatz dieser Medikamente oder dieser Psychedelika, Medikamente sind es ja noch nicht, bei PatientInnen, wo alles andere nicht funktioniert, wo wir therapieresistente, chronifizierte PatientInnen haben, da schaut man, denn viele der, ich sag mal, physiologischen Wirkmechanismen von diesen Halluzinogenen oder Psychedelika sind sehr, sehr ähnlich zu den Wirkmechanismen, die wir mit aktuellen Psychopharmaka schon haben. Ja, das heißt also, Psychopharmaka sind ja sehr, in der Regel sehr sicher mit sehr bekannten Nebenwirkungen, die sie haben. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und da können wir sehr genau sagen, wie sie, was passiert, wenn man die nimmt. Und wenn die alle nicht anschlagen und man will natürlich Menschen trotzdem helfen, dann ist im Moment die Überlegung, zu Psychedelika umzuschwenken. Und jetzt ist es so, das war die sogenannte Episode-Studie mit unterschiedlichen Groß- und Kleinbuchstaben. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wofür das Akronym Episode steht. Und da wurde aber geschaut, wie das denn so ist, die Wirkung von Psilocybin. Wichtig dabei allerdings mit begleitender Psychotherapie. Das heißt, das war immer in den Kontext einer Psychotherapie eingesetzt. Das heißt, da gab es immer TherapeutInnen, die Psychotherapie mit den PatientInnen gemacht haben. Und dann hat man zusätzlich Psilocybin gegeben. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn man sich es genau durchliest. Die Studie hat jeweils für die Patienten 12 Wochen gedauert. Und in diesen 12 Wochen haben die PatientInnen eine oder zwei relativ hohe Dosen Psilocybin bekommen, 25 Milligramm. Während Psychotherapie stattgefunden hat. Die Überlegung, die wir hier haben, ist, dass eine psychotherapeutische Sitzung oder Psychotherapie im Allgemeinen unter Einfluss von Psychedelika anders wirkt. Dass das, was in der Psychotherapie gemacht wird, vielleicht anders verarbeitet wird im Körper. Und dass daraus dann bleibende Effekte entstehen, die man dann weiter mit Psychotherapie oder vielleicht auch medikamentös behandeln kann. Jetzt haben wir aber schon gehört, 12 Wochen, und in diesen 12 Wochen ist ein oder zweimal Psilocybin gegeben worden in dieser Studie. Und da kommen wir eben dahin, dass viele oder dass ich häufiger so den Effekt habe oder höre, dass Menschen sagen, ich habe psychische Erkrankung, seit ich regelmäßig mir LSD organisiere oder was auch immer, geht's mir besser. Das ist genau nicht das Prinzip, um das es hier geht. Es geht hier um ganz kontrollierten Einsatz. Und wir haben natürlich bei psychischen Erkrankungen, deswegen reite ich darauf so herum, natürlich immer das Problem oder die Herausforderung, dass PatientInnen, die feststellen, mir geht's nicht gut, ich habe eine Erkrankung, häufig zunächst zu einer Selbstmedikation greifen. Die einfachste und bei uns gesellschaftlich immer verfügbare Selbstmedikation ist Alkohol. Ja, wenn ich Stress habe, trinke ich Alkohol, dann entspanne ich. Und Alkohol hat tatsächlich auf den Körper, auch physiologisch gesehen, eine entspannende Wirkung. Das ist so. Wenn ich einen Angstzustand habe und ich trinke einen Schnaps oder auch mehr als einen Schnaps, dann entspanne ich erstmal. Das Problem ist natürlich hier die Toleranzentwicklung. Das heißt, um den gleichen Effekt bei dem gleichen Angstzustand, wenn ich mal bei dem Beispiel bleibe, zu erreichen, muss ich immer mehr Alkohol trinken. Irgendwann habe ich eine körperliche Abhängigkeit. Und dann habe ich nicht nur meine Angstzustände, sondern habe auch noch eine Alkoholabhängigkeit. Und deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Und häufig gehen so die Fragen auch in die Richtung, die da so gestellt werden, wenn ich angesprochen werde als Psychologe, ob das nicht viel einfacher wäre, würden alle Psychedelika nehmen und dann gäbe es viel weniger psychische Erkrankungen. Das ist eben genau nicht so. Wir haben gesagt, DMT ist keine Toleranzentwicklung. Bei anderen Halluzinogenen ist das durchaus der Fall. Und wenn wir uns hier die Studien anschauen, wo es zum Teil ja auch Wirkung gibt, dann ist es so, dass das sehr, sehr punktuell eingesetzt wird mit Psychotherapie dabei und dann schaut man, wie ist die Wirksamkeit und es wird natürlich sehr behutsam der Einsatz solcher Substanzen in der Psychotherapie untersucht. Das ist, das will ich nicht verschweigen, in den ersten Studien oder in den Studien, die in den vergangenen Jahren laufen, durchaus an der einen oder anderen Stelle mit einem positiven Zeichen versehen. Das heißt, man stellt fest, es kann Einsatzgebiete geben, wo das Sinn macht, aber eben behutsam. Und ich würde bitte immer allen raten, wenn ihr psychische Probleme habt, sucht bitte professionelle Hilfe auf bei PsychotherapeutInnen und lasst euch da helfen. Und es gibt sehr, sehr viele sehr gut wirksame Psychopharmaka, die man auch unter Umständen nicht sein ganzes Leben lang zum Beispiel nehmen muss. Und die wirken sehr gut. Und diese Behandlungsmöglichkeiten von Psychedelika bei psychischen Erkrankungen sind aktuell vorgesehen für die Fälle, wo das alles nicht wirkt, um dann noch eine weitere Behandlungsstrategie entwickeln zu können. Wenn ich das alles jetzt irgendwie zusammenfassen müsste, diese Folge, dann würde ich sagen, manche sehen unter DMT sich selbst replizierende Fabergé-Eier-artige Elf-Machines, die irgendwie eine Syntax aus Licht als Sprache benutzen. Mhm. Dann Alexa möchte nichts zu Schamanismus sagen. Und Alexander hält ein Plädoyer auf Psychotherapie und bittet alle von Selbstmedikation abzusehen nach Möglichkeit, sondern lieber sich professionelle Hilfe zu suchen. Wer soll dein Herzblatt sein? Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Vielleicht an der Stelle erlaube ich mir einen kleinen Werbeinhalt für all diejenigen, die das noch nicht wissen. Wir machen ja seit vielen Jahren, wenn ich sage wir, dann meine ich die Diplompsychologin Sophia Krappweis und ich, und moderiert wird das Ganze von Tommy Krappweis, das Format Alle bekloppt, wo wir Fragen aus der Psychologie, Psychotherapie versuchen zu beantworten. Das ist so eine Art Call-In-Show, nur callt ihr nicht in, sondern wir machen das zweimal im Monat live auf Twitch und da könnt ihr im Chat Fragen stellen. Inzwischen sind davon 79 Episoden erschienen. Das ist ein Podcast, der ist bei euch im Podcatcher eigentlich direkt nebenan. Hört da mal einfach rein. Und da werdet ihr feststellen, wie viel Vorurteile und falsche Ideen von Psychotherapie es gibt. Und deswegen ist es immer ganz wichtig zu gucken, was haben wir denn schon, was können wir denn schon, bevor wir dann auf neue Ideen der Psychotherapie eingehen. Und trauen wir uns jetzt zu sagen, dass es die Maschinenelfen nicht gibt am Ende des Themas, nein. Alexa? Nein, weil die sehen ja manche Menschen. Die sehen ja alle. Ja, genau. Ja. Ja. Jetzt darf man die Pflanzen ja nicht züchten, die DMT beinhalten. Sonst würde ich ja, nein, wir machen das natürlich nicht. Vorsicht. Vorsicht. Ich bin mal sehr gespannt auf das Feedback zu dieser Episode, ob ihr das spannend findet. Vielleicht auch von denjenigen, die uns mal so dieses Thema Psychedelika, Psychotherapie über den Zaun geworfen haben. Und ob ihr, das würde mich am allermeisten interessieren, überhaupt schon jemals von diesen Machine Elves gehört habt. Kommentiert gerne doch mal, was ihr dazu sagt. Und ein letzter, das mache ich im Abspann. Genau. Da würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn ihr uns da mal ein Feedback gibt. Und jetzt müssen wir noch wissen, ob es die 9 Volt Block Geschmacks Tortilla Chips waren. Tja, würde ich sie essen? Ich glaube eher nicht. Gibt oder nicht? Die Auflösung. Also die Auflösung lautet ja, sie hatten es zumindest vor, diese Rewind-Snack-Firma. Sie wollten das auf den Markt bringen, man kann sich das angucken. Wir wissen bloß nicht, ob es jemals dazu gekommen ist. Ich weiß nicht, kommen wir da noch irgendwie dran an das Zeug? Also wir verlinken euch den Heise-Artikel. Heise hat darüber einen Artikel geschrieben, hat das aufgegriffen. Und da kann man sich, das ist ein Link, dass man sich bei der Firma so ein First-Edition-Paket. First-Edition ist auch schön für Tortilla-Chips, okay. bestellen kann. Ich habe mich da jetzt nochmal eingetragen und habe auch eine Bestätigung gekriegt, dass ich darüber informiert werden würde, wenn ein First Edition Paket fertig ist und ob ich das bekäme. Lustig wäre es ja, wenn du dann eine Tüte bekommst, wo dann so ein 9 Volt Block drin ist. Einfach drin ist. Und ein Chip. Und dann muss man das genau. So abwecken. Also, könnt ihr euch bei Heise aber durchlesen, die beschreiben auch, wie sie diesen Geschmack herstellen wollen. Also das ist alles relativ ausführlich. Wir können tatsächlich nicht nachhalten. Und auf der Seite der Firma Rewind in den Niederlanden gibt es zwar dieses Bestellformular noch, aber das als Marke habe ich nicht gefunden. Also zumindest den Plan hat es definitiv gegeben. Selbst für diese. Existent. Na denn. Schönes Balkongespräch wieder. Ja. Zum Ausgang der Episode nochmal vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Natürlich wieder, die uns auch im Januar finanziell unterstützt haben, mit Kommentaren unterstützt haben, mit Themenideen unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Und noch ein Hinweis, das ist mir jetzt kürzlich aufgefallen. Ihr wisst ja, dass wir ein kleines Problem mit Spotify haben. Das habe ich ja schon das eine oder andere Mal gesagt. Interessanterweise habe ich nochmal reingeschaut, es gibt ja ein zweites Portal, Podimo, auch die haben ja ein Abo-Modell, wo man irgendwelche Hörbücher hören kann und exklusiv Podcasts hören kann, aber auch unseren Podcast. Und Dunkle Orte, ne? Vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal kurz erwähnt, ich habe, wann war denn das, 2023 meine ich, einige Folgen, also quasi eine Staffel des Podcasts Dunkle Orte, produzieren dürfen mit einer Firma zusammen, die Podcasts produziert, und bin dafür durch die Gegend gereist und habe mir interessante Orte angeschaut, mit ganz, ganz tollen, interessanten Leuten gesprochen. Und wenn ihr da reinhören wollt, dann schaut mal bei Podimo Dunkle Orte. Das war ein ganz wunderbares Projekt. Bin ein bisschen traurig, dass es nicht in die zweite Staffel gegangen ist, aber zumindest diese eine könnt ihr euch anhören. Genau, und bei Podimo ist es so, also da gibt es halt auch ein Monatsabo, was man bezahlt, und bei Podimo ist es so, da haben wir so um die 100 HörerInnen pro Episode, so über den Daumen, und da kommen tatsächlich pro Quartal 30 Euro, die an uns dann fließen, weil die haben halt so einen großen Topf, und alle Inhalte, die gehört werden, auf die wird dann das Geld verteilt, wenn man da nicht exklusiv ist, nach einem bestimmten Schlüssel. Und bei Spotify haben wir so im Monat rund 6.000 HörerInnen, und die zahlen halt nichts. Und ich habe jetzt auch ausgeschaltet, für alle, die sich da wundern, wenn ihr bei Spotify seid, dass ihr kommentieren könnt. Weil ich habe jetzt erst wieder durch ein technisches Problem, musste ich da in das Backend von Spotify reingehen und habe gesehen, dass ihr da kommentiert. Da sind wir nicht. Natürlich täuscht Spotify euch vor, dass ihr da kommentieren könnt, dass ihr interagieren könnt. Aber in Realität sind wir da nicht. Wenn ihr kommentieren wollt, kommt bitte auf die Homepage. Das geht auch, wenn ihr Spotify nutzt, mit einem Klick. Dann seid ihr bei der Episode auf unserer Homepage. Und dann könnt ihr da kommentieren, weil da gucken wir auch rein. Da reagieren wir auch auf Kommentare. Und da ist die Community auch zusammen, weil Spotify ja nur ein Teil dieser Community ist. Und einen letzten Satz will ich einfach noch sagen, damit ich es mal einmal gesagt habe. Also bei Joe Rogan haben wir schon gesprochen. Mit euren Spotify-Abo-Geldern sind gerade wieder für 600 Millionen Euro KI-Forschungsprojekte in der Rüstungsindustrie finanziert worden. Und ich meine, dass da sogar Werbung läuft, also Spots für Eis. Ob die in Europa laufen, weiß ich nicht, aber in den Staaten laufen Eis-Rekrutierungsspots bei Spotify. Das ist alles so ein bisschen, und wir sind aber trotzdem bei Spotify, weil auch die Frage wird uns ja immer wieder gestellt, warum wir da nicht rausgehen, weil wir dort 6.000 Hörende im Monat haben. Und wir natürlich mit unserem Inhalt frei verfügbar überall da, wo Podcasts sind, verfügbar sein wollen, um dieses Angebot der wissenschaftlich-kritischen Aufklärung, Wissenschaftskommunikation überall vorzuhalten. Aber nutzt vielleicht, wenn es geht, nicht Spotify, weil die einfach gar nicht so sympathisch sind als Konzern. Und ich kenne alle Argumente, die dafür sprechen, warum man trotzdem Spotify nutzt. Ich kenne sie alle, ich habe sie alle gelesen, schickt sie nicht, überlegt euch einfach, wenn ihr sagt, ich habe Kinder, da sind die Hörspiele meiner Kinder, oder nur da kann ich diese Hörspielreihe oder diese Hörbuchreihe, ich kenne es alles, dann macht es, aber ihr habt zumindest jetzt die Informationen bekommen. Und der letzte abschließende Satz ist, dass ich grundsätzlich nicht gegen ein wehrhaftes Europa bin, ich finde es halt nur blöd, wenn ich Audioinhalte oder für Audioinhalte für Geld bezahle und das Geld wird dann benutzt, um in der Rüstungsindustrie zu investieren, und die Leute, die die Audioinhalte generieren, also die Musiker und MusikerInnen werden ja auch ganz schlecht bezahlt bei Spotify, die profitieren nicht davon, sondern die Geschäftsleitung kann 600 Millionen nehmen und da investieren, in der Hoffnung, Rendite abzugreifen. Man müsste sich mal vorstellen, alle Audio-Creator, so wie wir, unter denen würden 600 Millionen Euro aufgeteilt werden. Das wäre irgendwie viel cooler. Und dann können die ja mit ihrem Privatvermögen die Leute, die da in der Geschäftsetage sitzen, machen, was sie wollen, aber vielleicht nicht mit dem Geschäftsvermögen, sondern das eher auf die CreatorInnen umlegen. Das war ein langer letzter Satz. Nützt ja nichts. Man muss ja, auch mal was sagen. Ganz zum Schluss noch, es gibt erstaunlich viele Leute, die auf unserer Homepage den Podcast hören. Ich glaube, da haben wir uns neulich auch noch drüber unterhalten. Genau. Das ist uns so verwundert, immer wieder, dass doch da ordentlich was los ist auf der Seite. Noch ein letzter Hinweis für alle diejenigen, die jetzt sagen, YouTube will ich eigentlich auch nicht mehr nutzen. Was ist denn mit PeerTube? Das ist doch umsonst, gehört zum Fediverse, geht doch mit euren Podcasts auch zu PeerTube, dann, damit ich es da hören kann. Das haben wir in den letzten Tagen geprüft. Da muss man leider sagen, mit rund 400 Videos, die wir haben, mit einer gewissen Spieldauer und Größe, müsste man da tatsächlich ein eigenes Serversystem sich anlegen bei PeerTube, müsste den Traffic bezahlen, weil das eben dann eben privat ist, dezentral, was ja eine gute Idee ist. Aber für wenige Leute, die dann tatsächlich dieses Standbild mit dem Visualizer haben möchten, um den Podcast zu hören, lohnt sich das einfach nicht, eine PeerTube-Instanz aufzusetzen. Und ich habe mit ein paar PeerTube-Instanz-Betreibern gesprochen, die einfach gesagt haben, das ist viel zu viel Datenmaterial, was ihr habt. Und die Aufrufe, wenn es auch nicht so viele sind, das würde unser System sprengen. Ihr könnt nicht bei uns unterschlüpfen. Also das geht nicht. Und das sozusagen als bezahltes Hosting zu machen, letzte Aussage, haben sowieso schon alle abgeschaltet, wäre für uns zusätzlicher finanzieller Aufwand, den wir aktuell auch eher scheuen. Morgen kommt wieder eine Programmvorschau für den Monat Februar. Ich will aber gerade noch einen ganz kleinen, weil das ganz frisch, kleine Vorschau geben nochmal. Am 18. März 2026 sind wir in Goslar abends um 19 Uhr im Amsdorf-Haus und halten da einen Vortrag, der den Titel trägt Deutschland im Informationskrieg. Es ist nicht geplant, dass das aufgezeichnet wird oder gefilmt wird. Das wissen wir nicht. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung verschiedener Einrichtungen gegen rechts in Goslar. Und da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr da in der Nähe seid, 18.03. ab 19 Uhr im Amsdorf-Haus in Goslar. Unter anderem im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, das ich sehr, sehr, sehr schätze und wichtig finde und gerne noch einmal extra erwähnt haben möchte. Ja, und BMBF, also von so bösen NGOs, von so linksfaschistischen NGOs werden wir da zum Teil mitbezahlt. Es ist ein Podcast, man hört die Anführungszeichen nicht. Ja, unsere HörerInnen, glaube ich, können das einordnen. Ja, jetzt haben wir aber auch alles gesagt. Vielen, vielen, vielen, vielen Dank an euch. Wir kommen wieder besser jetzt rein nach dem etwas verkorksten und nicht so ganz angenehmen Jahr 2025. Das macht uns große Freude. Und unabhängig von den Twitch-Formaten freuen wir uns, wenn wir uns dann im Februar mit zwei neuen Huxilla-Folgen hier wieder hören. Passt auf euch auf, bleibt gesund, rutscht nicht aus im Schnee und Eis im Winter und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.